flauschiges Plätzchen. Das ist eine ziemliche Stadt, damit man da alles gut sehen kann. Da braucht man schon einige Watt. Na, wat denn? Na, wat denn? Was ist das für eine Stadt denn? Komm, mach mal Licht, damit man sie kann.